nach dir. Wie oft hab ich bei Nacht im Wachen und im Träumen nur an dich gedacht. Heimweh nach dir, schon lang hab ich erkannt, dass ich in deinem Herzen meine Heimat fand. Schön ist die Welt, doch meine Welt bist du. Ich seh dein Bild vor mir, mach ich die Augen zu. Heimweh nach dir, es kann erst dann vergehen, wenn wir uns eines Tages endlich wiedersehen. Seh ich die Freunde wieder, langen Zeit, hör ich die alten Lieder, wird mir das Herz so weit. Hier ist mein Zuhause, hier mein Heimatland, dass ich nach all den Jahren endlich wieder fand.